Johann Sebastian Bach gespielt auf einer Maschine. Bekannte Melodien mit unbekannten Klängen zu kombinieren, das ist der Plan von Wendy Carlos, damals im November 1968. Was sie aber mit Switched on Bach erreicht, ist viel mehr. Es ist die Geburt der elektronischen Popmusik. New York, die frühen 60er. Die Physikerin Carlos studiert an der Columbia University Komposition. John Cage und Karlheinz Stockhausen sind in aller Munde. Aber die Erzeugung von echten Klängen mit Hilfe von elektrischer Steuerung steckt noch in den Kinderschuhen. Man könnte denken, die elektronische Musik gab es damals schon fast 50 Jahre. Sie müsste ja etabliert sein. Falsch. Wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, gab es damals zwar genügend Komponisten, aber die Technologie war für die ganzen Ideen einfach viel zu beschränkt. Inwieweit können natürliche Orchesterklänge durch elektrische Geräte simuliert werden? Das Thema eines ihrer Fachartikel führt zum unverhofften Anruf. Der Ingenieur Robert Moog tüftelt an genau diesem Problem, aber ihm fehlt das musikalische Know-how. Wendy Carlos wird Moogs Assistentin. In ihrem Keller in New York beginnt sie 1966 mit dem von Moog gebauten Modularsystem zu experimentieren. Johann Sebastian Bach eignet sich für die Testläufe am besten. Nach 2 Jahren und unzähligen Versuchen präsentiert sie das Ergebnis. Switched on Bach. Die Platte verkauft sich über 500.000 Mal und wird zum erfolgreichsten Klassikalbum aller Zeiten. Aus ernsthaftem Bach wird chartreifer Pop. I get a little bit of uncomfortable when I think that a lot of people were exposed to some classics and to Bach's music too in particular. Mir ist es unangenehm, wenn ich daran denke, dass so viele Leute die Welt von Bach durch mich kennengelernt haben. Das ist absolut lächerlich. Ich bin keine Pianistin, ich bin Komponistin und so spiele ich auch. Es wäre besser gewesen, wenn richtige Künstler gespielt hätten, Glenn Gould zum Beispiel. Aber trotzdem freut es mich natürlich, dass Menschen, die vorher sonst niemals Klassik hörten, durch mich überhaupt zum ersten Mal den Weg zu einer so großen Kunst gefunden haben. Das ist der zentrale Punkt, dass es über diese Platten gelungen ist, den Synthesizer als Instrument quasi aus der Taufe zu heben. Florian Zwissler ist Moog-Fan. Der Musikwissenschaftler und Komponist ging der Frage nach, wie aus den heute eher kitschig anmutenden Switched-on-Bach-Klängen eine musikalische Revolution hervorging. Ich denke auch, der zeitliche Kontext, 68 fortfolgende, war ja auch eine Zeit, in der das unbekannte, neue, avantgardistische einen gewissen Popularitätsfaktor dargestellt hat. Ja, das war ja zu der Zeit ziemlich okay, was total Abgefahrenes zu machen. Damals macht der Erfolg des Albums die Musikwelt neugierig. In der Fusion-Jazz- und Progressive-Rock-Szene der frühen 70er wagen sich die ersten Bands an das neue Gerät. Aber noch handelt es sich um eine technische Herausforderung. Jazzmusiker wie Chick Corea haben im Live-Einsatz mit dem Moog zu kämpfen. Erst als Robert Moog den leichter bedienbaren Mini-Moog entwickelt, wird aus dem Gerät ein Instrument. Ab jetzt werden unzählige Hits produziert. Der Moog liefert den klassischen 70er-Jahre-Elektrosound. Also wenn man nach dem Einfluss des Moog auf die Synthesizer-Popmusik fragt, würde ich sagen, er hat sie geschaffen. Er wurde in das Instrumentarium der Bands integriert und wurde zu einem Instrument, das dann später Bands wie beispielsweise Kraftwerk eben auch dazu übergegangen sind, Synthesizer konsequent als Hauptinstrument einzusetzen, ist zu dem Zeitpunkt natürlich nochmal eine Novität gewesen. Aber wenn man sich es heute so in der geschichtlichen Entwicklung anschaut, natürlich quasi geradezu folgerichtig. Längst haben heute digitale Computerprogramme den analogen Moog-Synthesizer ersetzt, aber verschwunden ist die Klangmaschine von damals noch lange nicht. Paradoxerweise hat seit der Jahrtausendwende besonders der experimentelle Elektropop den ursprünglichen Mini-Moog für sich neu entdeckt, als Klangmaschine zur Erzeugung neuer Geräusche. Aus dem ursprünglichen Klanggenerator wurde ein Instrument, nun wird das Instrument wieder zur Klangmaschine. Besonders Robert Moog hatte sich über diese Auflösung der Grenzen zwischen Musik und Geräusch gefreut. 2005 starb er im Alter von 71 Jahren. Und Wendy Carlos? Nach Switched on Bach komponierte sie diverse Filmmusiken und experimentierte mit den späteren digitalen Synthesizern. Heute lebt die 70-Jährige zurückgezogen in New York, aber immer noch erhält sie Briefe von jungen Elektromusikern, die um Rat und Autogramme bitten. Von der Wegbereiterin der elektronischen Popmusik.